Die 16. Sitzung des Rates des Asiatischen Sozialideologie-Instituts fand am 17. März in der srilankischen Hauptstadt Colombo statt. Daran nahmen teil der Vorsitzende, der Chefsekretär und die Mitglieder des Rates des Asiatischen Sozialideologie-Instituts. Auf der Sitzung wurde die Arbeit des Rates in der Vergangenheit bilanziert und der künftige Arbeitsplan besprochen.